Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Mittwochnachmittag, 16 Uhr, freies Radio Berlin Brandenburg. Heute Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Regelmäßigen Hörerinnen und Hörern wird es aufgefallen sein. Wir hatten ja letzte Woche keine Sendung. Das ist jetzt neuerdings seit 2 Monaten so, dass wir immer den vierten Mittwoch im Monat abgeben an die Sendung Mampas. Und deswegen haben wir letzte Woche nur einen einzigen Beitrag gebracht, den ich eigentlich heute hier auch nochmal haben wollte. Der war vergangene Woche, haben wir eine Demonstration aufgenommen vom Syndikat oder eine Kundgebung, die sich da vor ihren Hausbesitzerfirma am Kudamm dagegen protestiert hat, gegen ihre drohende Zwangsräumung. Aber das können wir jetzt leider aus Zeitgründen heute gar nicht bringen, denn es ist schon wieder so viel passiert seitdem, dass ich alle Interessierten, die wissen wollen, wie es mit dem Syndikat weitergeht, darauf hinweisen möchte, dass es diesen Beitrag gibt und dass er als Podcast zu hören ist auf unserer Blogseite radioaktivberlin.blogsport.de. Da könnt ihr den gerne nochmal nachhören. Und diese Woche haben wir eine große Dokumentation der Interkitionale, das wird heute auch der Sendeschwerpunkt. Es gab ja vergangenes Wochenende 4 große Demos gegen Verdrängung von Projekten und Gentrifizierung generell. Ich war mit Mikrofon bei der Neuköllner Teil dieser Demo dabei, war sehr, sehr groß und habe natürlich am Ende dann auch viele andere dort gesehen und einiges aufgenommen und einige Reden aufgenommen, die, glaube ich, durchaus hörenswert sind. Und dann gibt es einen Beitrag von Mumia Abu-Jamal, der auf den Rassismus hinweist, der Afroamerikanerin immer dann widerfährt, wenn sie sich kritisch über die Okkupationspolitik in Israel und die soziale Elend, was in den viele Palästinenserinnen und Palästinenser leben müssen, wenn sie sich dazu äußern. Angela Davis ist im vergangenen Monat scharf angegriffen worden, Mark Lehman Hill und einige andere sehr bekannte afroamerikanische Politikerinnen oder Menschen des öffentlichen Lebens, die sich eben zu politischen Verhältnissen äußern. Mark Lehman Hill hat sogar seinen Job als Radiomoderator verloren in den USA. Dazu hat Mumia Abu-Jamal einen sehr treffenden Beitrag gemacht, indem er den Rassismus, der dahinter steckt, eben auch genau benennt. Wir haben dann den Service-Teil. Da gibt es den Demo-Ticker, diese Woche ganz im Zeichen des Frauenstreik- und Kampftages 8. März, sowohl vor als auch nach dem 8. März. Eine Menge dazu und natürlich auch noch ein Veranstaltungshinweis-Teil. Ein wenig dazu passende oder nicht passende Radau-Musik. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. Oh. Oh. Oh, oh. Kein Mietvertrag. Kein Gott. Kein Staat. Kein Mietvertrag. Kein Gott. Kein Staat. Kein Mietvertrag. Am vergangenen Wochenende fand in Berlin die Interkitionale statt. Das waren Protestzüge verschiedener bedrohter Projekte, Kollektive, teilweise auch Kleingewerbe, die von Verdrängung durch galoppierende Mieten, durch Räumungsklagen, durch Kündigungsklagen bedroht sind. Es gab einen Zug aus Schöneberg, einen Zug in Kreuzberg, einen Zug aus Friedrichshain und auch einen relativ großen Zug aus Neukölln. Alle trafen sich am Ende zusammen in Kreuzberg auf dem Lausitzer Platz, wo eine große Abschlusskundgebung stattfand. Wir waren mit dem Mikrofon in Neukölln unterwegs. Als wir da ankamen, haben wir gleich die Demo gefunden, obwohl sie zum angekündigten Zeitpunkt noch sehr klein war. Ich schätze, da waren vielleicht 50, 70 Leute dort. Aber die ganze Weisestraße war voll mit Polizeifahrzeugen. Ein Bild, wie man es sonst eigentlich nur aus dem Friedrichshainer Nordkiez kennt, wo ja die Polizei schon eine lange Tradition hat, die Bevölkerung einzuschüchtern und zu drangsalieren. Das Bild war ähnlich. Allerdings ließen sich die Leute nicht abschrecken, zu dieser Demo zu kommen. Als wir dann eine halbe Stunde später losgingen, war die Demo auf über 800 Leute angewachsen. Ich war sehr, sehr erstaunt, als wir irgendwann dann mal auf der Hamannstraße die Demo in voller Länge sehen konnten, wie viele Leute dann doch gekommen waren. Und ihr werdet im Folgenden einige Eindrücke von diesem Tag jetzt hier mitbekommen. Hallo, liebe Nachbarinnen, liebe Passanten, liebe Teilnehmende. Über das Syndikat muss wohl nicht mehr viel gesagt werden. Seit 33 Jahren in der Weisestraße 56 im Schillerkiez. Seit 33 Jahren Treffpunkt, sozialer Raum, verlängertes Wohnzimmer für die Nachbarschaft, den Kiez und weit darüber hinaus. Seit 33 Jahren ein Ort für solidarisches Miteinander, Keimzelle für Projekte wie das Weisestraßenfest, aber auch ein antifaschistischer Raum, dessen Gäste diesen Konsens teilen und sich gerade machen, wenn, wie vor einigen Monaten, Nazis versuchen, durch unseren Kiez zu marodieren. 33 Jahre und wenn es nach uns geht, würden wir noch mindestens 33 weitere dranhängen. Stattdessen sind wir seit 61 Tagen ohne Mietvertrag. Unsere Eigentümer, die englischen Milliardärsbrüder Pierce, wollen uns raushaben. Wieso, sagen sie nicht. Es geht ihnen nicht um mehr Geld, wir haben nicht mehr pünktlich Miete gezahlt, wir können also nur spekulieren, warum wir gehen sollen und warum Pierce Global sich so vehement weigert, mit uns über einen neuen Vertrag auch nur zu reden. Von anderen Häusern, die zu dem verzweigten Netzwerk aus Briefkastenfirma der Pierce Global gehören, wissen wir, dass es eine gängige Praxis von ihnen ist, ein eingesessenes Gewerbe zu kündigen, um danach etwas Schöneres einziehen zu lassen. Vielleicht sind Sie auch bei uns der Meinung, der Schillerkiez bräuchte etwas Schöneres als eine rustikale, manchmal ein klein wenig laute und billige Kneipe. Das reiht sich ein in viele Beispiele, in viele Projekte, mit denen wir heute gemeinsam demonstrieren und die weichen sollen, weil ihre Besitzerinnen entweder ganz schnöde mehr Kohle machen wollen oder aber der Meinung sind, sie müssen aktiv Stadtentwicklungspolitik machen und entscheiden, was jetzt passend und schön für den jeweiligen Kiez ist. Potze und Draxler sollen raus, damit Rent24 ihre Räume mit mehr Coworking und Co-Living Space zumüllen kann. Kamil Mode am Cottbusser Damm soll raus, weil der Eigentümer der Meinung ist, ein Tätis-Geschäft sei zu schäbig für das hippe Umfeld. Die Liebig34 in Friedrichshain soll raus, weil der Eigentümer Padowitz findet, dass Luxus-Apartments mittlerweile besser in die Riga-Straße passen. Die Liste ließe sich endlos weiterführen. Gemeinsam ist allen, dass es einige wenige sind, ausgestattet mit genügend Kapital, die sich anmaßen zu entscheiden, wie unsere Kieze und Nachbarschaften aussehen sollen. Niemand kann und soll über unsere Bedürfnisse entscheiden, außer uns, diejenigen, die es unmittelbar betrifft. Wir wissen am besten, was wir in unseren Häusern, unseren Straßen und unseren Kiezen brauchen und wollen. Deshalb lass uns gemeinsam unsere Stadt zurückholen, lass uns solidarisch zusammenstehen, uns organisieren und nichts unwidersprochen hinnehmen, was sich Investorinnen, Politikerinnen oder Immobiliengruppen in ihren schicken Büros ausdenken und so viel Einfluss auf unser aller Leben hat. Lass uns laut, leidenschaftlich und wütend sagen, Syndikat, Potze, Meute, Liebig, Kamelmode, Rummelsburger Bucht, G17a bleiben und wir bleiben alle. Ja. Ja, dieser Beitrag, unverkennbar vom Kneipenkollektiv Syndikat in der Weisestraße, die ja schon seit Anfang des Jahres mehr oder weniger keinen Mietvertrag mehr haben. Es gab in der vergangenen Woche übrigens auch eine Kundgebung vom Syndikat selber vor der Peers Global. Wir hatten letzte Woche keine Sendung, trotzdem haben wir hier im Studio Ansage in der Berliner Runde einen Beitrag über das Syndikat gemacht. Wer den hören will, den verweise ich auf den Podcast von Radioaktiv Berlin, denn da alle Details, wie es gerade ums Syndikat steht, auch nochmal drin für Leute, die das nochmal genauer hören wollen oder vielleicht auch Freunden und Bekannten weiterverbreiten wollen. Wir machen weiter mit einem Beitrag von den selbstverwalteten Gärten in Neukölln. Auch da sind Flächen bedroht. Hier ein Beitrag der Prachttomate. Der auch viele, viele Teil von seinem Garten schon verloren hat und auch Teil der Gentrifizierung leidet. Mehrere selbstverwaltete Projekte sind im Moment in Berlin akut bedroht. Gemeinschaftsgärten werden auch nicht verschont. Selbstorganisierte, ökologisch und nicht kommerzielle Projekte können nun auch auf unsere unsichere Fläche schaufeln. Investoren und Eigentümerinnen schielen gierig auf diese Brachen, die noch nicht mit Beton voll verbaut sind. Die Prachttomate wurde vor 3 Jahren auf einer Fläche voller Müll gegründet. Seitdem bauen wir Gemüse und Kräuter an, sie organisieren Workshops mit Kitas, veranstalten Floh- und Täuschemärkte, Feste und Kinoabend zu verschiedenen politischen Themen, wir kochen mit den Leuten aus den Kids. Und letztes Jahr wurde die Hälfte der Fläche von einer Baugruppe gekauft, die eigentlich Privateigentum bauen will auf 5 Stockwerken. Diese Baugruppe und der Baustadtrat Biedermann haben sich sogar getroffen und einen runden Tisch organisiert, an dem sie lustigerweise vergessen haben, uns einzuladen. Unsere letzte Möglichkeit ist es noch, Druck zu machen. Die Zukunft der rund 100 urbanen Gärten in Berlin ist unsicher. Solche grünen Orte sind als soziale Infrastruktur immer noch nicht anerkannt. Verschiedene Gärten haben halt so das urbane Netzwerk Urbane Gärten gegründet. Der Senat wird gleichzeitig Projekte, experimentelle Freiräume und Kleingärten und Zwischennutzung unter dem Motto urbane Gärten in der Stadt verwurzeln und die Stadt dafür das Grüne, Berliner Grüne schützen. Auf den ersten Blick klingt das vielleicht ganz gut, aber was machen die Politiker? Die brainstormen erstmal alleine in ihre Büros. Die Planung ist bis jetzt gar nicht transparent. Und bis sie fertig sind, verrecken bestimmt die Tomaten im Schatten eines Luxusbetonklotzes. Wir fordern eine transparente Darstellung geplanter Maßnahmen des Senats. Wir wollen an der Planung beteiligt werden. Wir fordern das Ende prekärer Zwischennutzung. Wir fordern langfristige Perspektive für alle gemeinschaftlichen Gärten. Die Prachttomate sieht sich als Freiraum und Teil eher zukunftsfähiger Stadt von unten. Es ist Schluss mit dem Ausverkauf der Stadt. Nicht nur Gartenbetreibende oder Kiezkneipen sind sauer über die Entwicklung, sondern generell ist die Lage in Neukölln, vergleichbar anderen Stadtteilen, aber in Neukölln halt in einer rasanten Geschwindigkeit unerträglich geworden. Auch dazu hier ein paar Töne. Mietsteigerungen bis über 100% in den letzten 10 Jahren ist Neukölln leider ein besonders attraktiver Investitions- und Spekulationsort für EigentümerInnen aus aller Welt geworden. Immer mehr anonyme Briefkästenfirmen haben sich unsere Häuser unter den Nagel gerissen. Mit der Bedrohung des Syndikats soll ein weiterer alteingesessener Teil unseres Alltags verschwinden. Uns allen ist der Kampf um den Kiezladen Friedel 54 und die brutale Räumung in wachsamer Erinnerung. Wir nehmen das nicht hin, vernetzen uns und wehren uns gegen die Verdrängung. Jede Räumung ist eine zu viel. In Neukölln gibt es glücklicherweise eine bunte Vielfalt an Wohnprojekten, Kollektivbetrieben, Gärten und unkommerziell nutzbaren Räumen. Die Kollektivkneipen Tristessa, Syndikat und das Cafetisch, die Gemeinschaftsgärten auf dem Tempelhofer Feld und die Prachttomate, die selbstverwalteten Häuser Richardplatz 8 und Braunschweiger Straße 53 bis 55, sowie viele kleine Läden und Projekte schaffen eine besondere Stimmung im Kiez. Gruppen wie das Soze 44, die Infoläden FAQ und Lunte sowie die solidarische Aktion Neukölln unterstützen und schaffen eine neue emanzipatorische Perspektive. Die Berlin Migrant Strikers und Corazol setzen dem unterschwelligen Rassismus in unserer Gesellschaft eine solidarische Haltung entgegen. Und wir könnten noch viele weitere nennen. Mit dieser Vielfalt und unseren unterschiedlichen Schwerpunkten nehmen wir uns hier und heute gemeinsam die Straße. Denn die Bedrohung von einzelnen Projekten, wie ganz aktuell dem Syndikat, trifft uns alle. In dem Sinne auf eine kraftvolle, solidarische Demonstration. Für eine kommerzielle Stadt für alle. Für ein widerständiges, lautes und buntes Neukölln. Passt auf euch auf. Durch die Hermannstraße und den Reuterkiez ging es dann über die Sonnenallee hin zur Friedelstraße, die ja im Sommer 2017 Schauspiel des ersten Versagens des sozialdemokratischen Mietpreisbremse war. Das mal etwas euphemistisch zugespitzt. Denn diese Räumung hätte verhindert werden können mit dem politischen Willen, den die Leute, die damals regierten und die jetzt regieren, aber einfach nicht haben. Und das ist den Leuten natürlich auch klar, dass man alles selber machen muss. Hier ein paar Eindrücke von vor dem Haus, Friedelstraße 54. Am Haus der kämpferischen Hausgemeinschaft Amma 65 im Wedding hängt ein wunderschönes Transparent am Haus. Darauf steht: Stell dir vor, es wird spekuliert und keiner macht mit. Ein schöner Satz, der die Bereitschaft einer breiten MieterInnenbewegung widerspiegelt, die bereit ist, zivilen Ungehorsam zu üben. Einige sind sogar bereit, noch ein Stück weiter zu gehen. Denn einfach nur nicht mitmachen reicht meistens nicht aus. Bei der Zwangsräumung der Friedel 54 im Juni 2017 gab es eine breite Solidarität, die über den Kiez hinaus beeindruckend war und noch heute uns als Friedel 54 Kollektiv Gänsehaut verleiht. Mehr als 200 Menschen hatten den Mut, sich 8 gewaltbereiten Hundertschaften in den Weg zu stellen, das alles, weil sie wussten, dass die Friedel 54 ein Ort der Begegnung war. Von Nachbarinnen, von Marginalisierten und von jenen, die sich gemeinsam mit ihnen gegen die Stadt von oben, gegen die kapitalistische Gesamtscheiße und gegen Nazis in unseren Kiez organisieren wollten. Die Friedel 54 war ein soziales Zentrum und das ist auch der Grund, warum sie geräumt wurde. Welcher Investor will schon einen Haufen von Menschen beherbergen, der nichts anderes will, als die Grundfesten seines Profits abzuschaffen? Denn im Kampf um die Friedel 54 wurde immer klar formuliert: Das Problem ist das Eigentum. Dein, mein, das sind bürgerliche Kategorien. Und genau die gehören abgeschafft. Wenn ihr die beibehalten wollt, dann seid ihr nicht nur der Feind der Friedel 54. Dann seid ihr der Feind unserer Hausgemeinschaft. Dann seid ihr der Feind einer Stadt von unten. Genau diese Art von widerständigen sogenannten Freiräumen sind gerade in ganz Berlin bedroht. Drugstore hatte schon seinen Zwangsauszug, die Pots ist aber noch besetzt und sieht nicht ein, den Co-Work, Co-Living, Selbstverwertungs-Wohlfühl-Oasen von Start-Uppern zu weichen. Die Großbärenstraße 17a stand seit mehr als 8 Jahren leer und wurde im Herbst der Besetzung besetzt. Nun will die katholische Kirche Tatsachen schaffen und die BesetzerInnen für höhere Ziele verdrängen. Was die Ziele sind? Ganz einfach, Profit. Hier im Gewand der sozialen Arbeit. Die Katerschmiede, sowieso dauerbedroht von Faschokops, Eigentümer und Justiz, kämpft tagtäglich mit ihren Freundinnen aus der Liebig 34 und den letzten kämpferischen Nachbarinnen in diesem Kiez gegen die drohende Räumung des wunderbaren anarcho-feministischen Projekts am Dorfplatz. Ach ja, und natürlich gegen den alltäglichen Bullenterror dort im Gefahrengebiet. Den Kiezkneipen, Meuterei und Syndikat ist das widerfahren, was vielen Kneipen schon widerfahren ist. In denen sich die letzten verbliebenen Geringverdienerinnen sich noch das Bier leisten können und SchnorrerInnen nicht verscheucht werden. Sie wurden gekündigt. Sie wehren sich, sie kommen nicht nur heute aus allen Himmelsrichtungen in Kreuzberg zusammen, sondern sind eng miteinander verbunden. Im Herzen, am Tresen, auf der Straße. Doch zurück zur Friedel 54, wo die scheiß Cops gerade vorstehen. Wir stehen hier nicht, um in Erinnerung zu schwelgen, wie bei einer Grabrede. Selbstverständlich ist nichts schön zu reden an der brutalen Zwangsräumung, der Traumatisierung durch Bullengewalt und dem, was nun fehlt. Aber doch können wir sagen, dass das Kollektiv Friedel 54 im Exil noch besteht. Die Hausgemeinschaft ist, wenn auch einige bereits verstorben sind, weiterhin widerspenstig und wir stehen heute hier als Teil einer breiten stadtpolitischen Bewegung, in der Enteignung und Besetzung nicht nur Ideen, sondern feste Säulen der politischen Praxis geworden sind. Wir sind heute hier, weil wir in der Zeit der Verteidigung unseres Kiezladens gelernt haben, was Solidarität bedeutet. Wir haben gelernt, was organisierter Widerstand ist und was es heißt, gemeinsam Eigentum und die Gewalt des Staates in Form von Zwangsräumung, Schikanen und Abschiebung zu bekämpfen. Die Friedel 54 lebt weiter, nicht nur in dem Gelernten und unseren Erinnerungen, sondern vor allem im gemeinsamen Kampf, den wir heute und am 6.4. auf den Straßen Berlins, aber auch sonst im Alltag führen. Diesen zu führen bedeutet auch nach unserer Zwangsräumung für uns und alle, die der Verwertungslogik und ihren ProfiteurInnen einen Strich durch die Rechnung machen wollen. Friedel 54 bleibt unvermietbar, egal mit welchen Mitteln. In diesem Sinne, sabotiert die Stadt der Reichen, für die Stadt von unten, wir bleiben alle. Weitermachen. Am Anfang dieses Redebeitrages war es kurz zu hören. Es standen einige Menschen auf dem Dach der Friedelstraße und veranstalteten, ob schon des eigentlich schönen Wetters, ein unheimliches Feuerwerk. Es sah ganz gut aus, auch im hellen Tageslicht. Die Leute auch erfreut. Es war wirklich, also der gesamte Block vor der Friedelstraße war voll mit Menschen. Und ja, wir haben ja vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren, als die Räumung der Friedel sich zuspitzte, sehr viel darüber berichtet. Ich habe seitdem nicht mehr so viele Menschen vor dem Haus gesehen, obwohl es auch einige andere Anlässe schon in Neukölln oder gerade zu dem Haus gab. Die Leute haben das nicht vergessen und sie haben auch nicht vergessen, wer die politische Verantwortung dafür trägt, dass Briefkastenfirmen Zwangsräumungen in Berlin durchsetzen können, mit Hilfe von 8 Polizeihundertschaften, glaube ich, waren es damals bei der Räumung der Friedel. Ähnliches könnte dem Syndikat der Meuterei und verschiedenen anderen auch drohen. Und es ist die Frage, ob dieser Senat, der ja vorgibt, sich für Mieterinnen und kleine Gewerbe einsetzen zu wollen, dieses Szenario nochmal wiederholen möchte. Der Friedel 54 sehr lange benutzt hat und euch sagen will, was es für sie bedeutet. Diese Gruppe ist Corasol. Die werden den Redebeitrag auf Französisch halten und es folgt eine Übersetzung auf Deutsch. Chers amis, chers activistes, c'est avec un plaisir tenté d'amertume que nous, Corasol, nous nous retrouvons ici. Liebe Freundinnen, lieben Aktivisten, wir, Corasol, freuen uns heute vor der Friedel 54 zu stehen, wobei diese Freude leider einen bitteren Beigeschmack hat. Ja, es ist eine Freude für uns, weil wir hier uns hier alle getroffen und Spaß haben konnten. Ohne dass unsere Rasse, unser Geschlecht, unsere Hautfarbe oder Herkunftsland einen Unterschied machte. Das scheint vielleicht banal, aber das ist nicht überall möglich, wegen diesem diskriminierenden System, wegen diesem System, das Geflüchtete unterdrückt. Wir, Corasol, kämpfen fürs Zusammenleben jenseits dieser künstlichen Abgrenzungen, die unsere Gesellschaft vergiften. Im Laufe unserer politischen Entwicklung sind wir vor Jahren ein Teil des Kollektivs Kiezladen Friedel 54 geworden. Die Friedel ist ein Ort, der uns jahrelang ein politisches Sprungbrett für unsere Infoabende, unsere Treffen und Diskussionen verschaffen hat. In der Friedel haben wir unter anderem Filme gezeigt, eine Videokonferenz mit Aktivistinnen in Burkina Faso organisiert, Anwältinnen eingeladen, die uns die Gesetzänderungen erklären konnten, über unsere erbärmlichen Lebensbedingungen im Lager erzählt. Aber vorhin habe ich von bitterem Beigeschmack gesprochen. Der richtet sich an die Regierung, den Senat, die Eigentümerinnen der Friedel und anderer Orte, die von einer Zwangsräumung bedroht sind. Die Berliner Regierung malt uns aus, dass Berlin die Stadt aller Möglichkeiten ist, die Stadt der Toleranz. Die Regierung prallt mit ihrer Willkommenskultur rum. Schwierig, nicht bitter zu sein, wenn man in ein Abschiebeknast landet, nur weil man jahrelang unterwegs auf der Suche nach Frieden war. Schwierig auch, wenn man denkt, dass die gleiche Regierung so viel Macht an die Eigentümerinnen der Friedel, Putze, Syndikat und Meuterei gibt. Der Senat gewährleistet auch die Polizeiansätze bei den Zwangsräumungen, um Menschen rauszujagen, die die Sachen wirklich verändern wollen, indem sie sich gegen Nazis, Rassismus, Homophobie und so weiter stellen. Deswegen ist es legitim, sich gegen die Räumung aller alternativen Projekte zu stellen, alle Menschen zu unterstützen, die rausgeschmissen oder wie der letzten Dreck behandelt werden. Wir wissen, dass es für niemanden einfach ist, sich gegen einen Haufen Polizisten querzustellen, die so bewaffnet sind, als würden sie in den Krieg ziehen. Es ist auch nicht einfach, dies zu tun, wenn man keine sicheren Ausweisdokumente hat, wenn man nicht so selbstsicher ist oder die Sprache oder die Gesetze nicht so gut kennt. Es ist aber manchmal wichtig, aus seiner Erstarrung rauszukommen und gegen die Verstümmelung unserer Leben und unserer Freiheit zu kämpfen. Wir sind hier heute, um unsere Unterstützung mit den bedrohten Projekten zu manifestieren. Zusammen kämpfen wir für eine unkommerzielle Stadt für alle, für eine Stadt, die zugänglich ist, egal welche Herkunft, welchen sozialen Status, welcher Gender man hat. Für eine Stadt, in der es keine geflüchteten Heime geben wird, in der man sich nicht mehr in der Mitte des Monats fragen müssen wird, wie man die nächste Miete zahlen soll oder die Kinder ernähren kann. Liebe Aktivistinnen, es lebe die Friedel, die Potze, die Meuterei, der Syndikat. Es lebe die Freiheit und das Bleiberecht für alle. Vielen Dank. Alle Solidarität! Hey. Hoch die internationale Solidarität! Hey. Hoch die internationale Solidarität! Weiter geht's auf unserer akustischen Rundreise durch die Berliner Innenstadt. Es gab eine weitere Kundgebung von Mieterinnen und Mietern im Rahmen der Interkitionale in der Ohlauer Straße in Kreuzberg auf der Brücke. Ganz lustig war da, dass der Zug, der von Neukölln kam, dort den Zug, der aus Kreuzberg gerade über die Reichenberger Straße von der Meuterei ging, dass die sich sehen konnten. Es war Polizeiabsperrungen dazwischen, aber es war sehr lustig. Die wenigen Polizisten und die doch weit über mehr, ja, hunderte, also weit über 1000 Leute dort zu sehen, wie sie sich zuwinkten und merkten, dass wir an diesem Tag sehr viele sind, und das waren ja erst zwei der Demonstrationszüge. Von dem Umspannwerk habe ich keine Aufnahmen machen können. Dort wurde ja der Google Campus verhindert, aber es gibt weitere Aspekte der Gentrifizierung, die in der Region greifen. Es wurde dort einiges zu gesagt. Wir gingen allerdings dann auf den Cottbusser Damm. Dort der Laden Kamilmoden, die haben in der nächsten Woche Dienstag einen wichtigen Prozesstermin gegen ihren Hausbesitzer. Aber was es damit auf sich hat, das erzählen Sie ja selbst. Fight! Kamil Mode heute bleibt! One Struggle! One Fight! Kamil Mode heute bleibt! One Struggle! One Fight! Also guten Tag Leute, ich bin Kamil von Kamil Mode. Der Laden gehört meinen Eltern. Seit 16 Jahren sind wir hier. Nun müssen wir raus, weil es nicht schön genug ist für den Besitzer von diesem Haus. Wir haben versucht, mit ihm darüber zu sprechen. Mein Vater ist kurz vor seiner Rente. Ihm droht Hartz IV, wenn wir nichts machen, wenn wir diesen Laden nicht weiter behalten können. Wir haben versucht, andere Läden zu finden. Leider funktioniert das nicht so einfach. Wir verdienen einfach nicht genug. Wir haben nicht genug Geld dafür. Und wir wollen einfach nur, dass wir mit dem Besitzer noch einmal darüber sprechen können, dass wir diesen Laden weiterführen können, bis mein Vater in Rente geht. Ja, Kamil Mode soll bleiben, auf jeden Fall. Hasan Quadri hat sich entschieden, weiterzukämpfen, der hat keinen Vertrag. Thorsten Kussler der will sich nicht vereinbaren mit den Herrn Quadri. Und es gibt einen Gerichtsprozess, der ist absolut wichtig, dass viele Leute zu diesem Gerichtsprozess kommen. Sehr, sehr wichtig. Und wir appellieren von hier aus an alle Leute am 12. März, Dienstag, um 10 Uhr in der Littenstraße, ja, Litten, Straße 12 bis 17, in 10279 Berlin, in der dritten Etage, Raum 3601. Bitte kommt ein bisschen vorher eher dahin, weil wahrscheinlich müssen wir durch irgendwelche Kontrollen durch. Es geht um diesen Gerichtsprozess für Hasan Quadri, Kamil Mode. Der ist unglaublich wichtig. Ja? Am Dienstag, 12. März, da sollen bitte viele Leute kommen. Und solidarisiert euch mit den Läden. Späti 39 in der Oranienstraße, Jaila Sportschule, Kamil Mode und noch etliche viele andere Läden. Viele migrantische Läden, die ihre Verträge so schlecht sind, dass die Vermieter mit denen machen, was sie wollen. Und wir wollen das nicht. Wir werden weiterkämpfen, ja? Wir akzeptieren es nicht und wir protestieren dagegen und solidarisiert euch bitte mit Kamil Mode und viele, viele andere Läden. Seid wachsam! Hier ist Hassan Kadri. Ich möchte alle Leute das Littenstraße einladen. 12.3. 10 Uhr. Bitte Solidarität. Alle mit zusammen machen. Zusammenhalten. Wenn wir sind alle zusammen, wir schaffen alles. Wir alle zusammen. Solidarität. Alle zusammen. Diese Berlin gehört uns. Wir müssen alles schaffen, was wir wollen. Okay, ich danke alles. Antikapitalista! Antikapitalista! Antikapitalista! Antikapitalista! Antikapitalista! Antikapitalista! Die Demo zog dann zusammen mit den Leuten vor Kamilmude weiter Richtung Cottbusser Tor. Dort vereinten sich zwei Demonstrationszüge, nämlich der aus Schöneberg von Drugstore Potze, die mit einem Lautsprecherwagen und Punkmusik, wir haben es gerade eben gehört, richtig stimmungsvoll vor Ort waren. Die Demo wuchs dann auf, ich würde schätzen, 1500 Menschen an. Wir gingen weiter durch die Oranienstraße, kamen über die Skalitzer zum Lausitzer Platz, dort ein weiterer Demozug. Kurz vor uns angekommen aus Kreuzberg, aus dem Reichenberger Kiez, die auch noch einige Runden zu anderen Projekten gedreht hatten. Menschen aus Friedrichshain waren inzwischen angekommen. Dort hatte es Probleme gegeben auf dem Demozug, ob der Anmeldung oder nicht. Trotzdem waren viele Menschen aus Friedrichshain auch dort vor Ort. Es gab dann ein Konzert. Die erste, die spielte, war die Rapperin Lena Störfaktor. Ihr werdet gleich noch ein paar Töne davon hören. Später trat noch Option Weg und andere auf. Ich habe das dann aber nicht mehr mit angehört, weil ich nach dem langen Demo-Nachmittag dann doch so durchgefroren und müde war, dass ich mal mich zurückgezogen habe. Jedenfalls glaube ich, dass Projekte wie das Syndikat, wie die Meuterei, wie Drugstore, der inzwischen keinen Raum mehr haben, aber auch die Potze, die ja noch immer besetzt ist, oder aber auch Gewerbetreibende wie Kamil Moden, dass die einen großen Rückhalt in der Nachbarschaft haben. Und wenn dieser Senat wirklich polizeilich diese Läden räumen lassen wird, da wird er einen sehr hohen politischen Preis für zahlen. Und ich denke, dass das letzte Wort in dieser Auseinandersetzung noch lange nicht gesprochen ist. Sehr altes Lied, geht darum, dass ich ein bisschen komisch bin. Ich habe das Gefühl, dass sehr viele Leute komisch sind. Dass wir Platz brauchen in dieser Stadt für komische Leute. Und nicht so angepasste Leute. Ja. Ich kann nicht überflexibel und nicht schnell sein. Ich seriös und nicht offiziell, doch ich find's nicht witzig, wenn ich sage, ich pass nicht in diese Welt rein. Ich will auffallen, meinetwegen, wenn sein muss, sonst alle gleich sind. Und jeden Tag wird mir bewusst, dass ich unter dem Druck des Alltags nicht frei bin. Ich hab keinen Bock, mich einbinden zu lassen. Ich hab keinen Bock auf Bücher, Jobcenter, Versicherung und Krankenkassen. Bürokratie macht mit sich schaffen. Denn wenn ich mal unseren Alltag packe, stell ich mir nicht die Frage, welche Rente könnte zu mir passen. Seit ich mich erinnern kann, war ich schon immer komisch. Ich hab anders gedacht und fand, was um mich rum passiert, so unlogisch. Ich wusste, was ich denke, das begreifen andere nie. Selbst so kommt, zieht es mich immer noch oft in meine Fantasie. Ich war schon immer komisch, ich wusste nicht wieso. Ich dachte, ich bin sogar zu mich anpassen zu doof. Ich wusste, ich musste mein komisch sein, so Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. Ausgehtipps für diese Woche. Legen wir los mit den Veranstaltungshinweisen für die nächsten Tage. Den ersten haben wir von morgen herausgesucht, am Donnerstag um 18 Uhr im Neuköllner Stadtteilladen Lunte gibt es ein englischsprachiges Labor Law Legal Counseling und deswegen lese ich das jetzt auch auf Englisch vor. Problems with your boss? Can't understand your contract? Every month we have a collective Beratung with a labor lawyer to answer work-related issues. Come with any question regarding your contract, relationship with the company, unclear cases or dismissal. The counseling is collective, but it can be private and anonymous. It's free of any cost, and languages are in German, English, Spanish, Italian and more. And this whole thing takes place on Thursday at 6 p.m. at Lunte. This is at Weisestraße 53, Berlin-Neukölln. Close to the U8 station of Bodinstraße. Eine weitere Veranstaltung, und zwar am Freitag um 19 Uhr im Zielona Gora in Friedrichshain. Es ist eine Lesung mit Texten von gefangenen Frauen aus dem Veranstaltungstext. Zum Internationalen Frauenkampftag möchten wir den Frauen, die eingesperrt sind, zu Wort kommen lassen und ausgewählte Briefe und Texte vorlesen, um im Anschluss mit euch gemeinsam Briefe und Grußwörter an sie zu schreiben. Die Einnahmen des Abends gehen an repressionsbetroffene Freundinnen und Freunde. Wie immer flotte Mucke, kühle Getränke. Das Ganze organisiert von der Soli-Gruppe für Gefangene. Am Freitag um 19 Uhr, und zwar im Zielona Gora in der Grünberger Straße 73 am Boxhagener Platz in Berlin-Friedrichshain, nahe dem U-Bahnhof Samariterstraße auf der Linie U5. Eine letzte Veranstaltung haben wir für euch herausgesucht am Sonntag um 14 Uhr. Da gibt es das Café Sabot, und zwar in der Lunte. In dem Veranstaltungstext steht, kommt vorbei zu Kaffee und Kuchen, durchsucht den Infotisch nach interessanten Texten oder diskutiert den monatlich wechselnden Diskussionstext mit uns. Diese Woche geht es um den Text Die Vergessenen von Katja Barthold, zu finden auf unserer Webseite sabot44.org. Außerdem wird es bis 18 Uhr eine Schreibecke geben, wo ihr Postkarten und Briefe an Gefangene schreiben könnt. Das Ganze am Sonntag ab 14 Uhr in der Lunte, in der Weisestraße 53 Berlin-Neukölln, nahe der U-Bahn-Station Bodinstraße auf der Linie U8. Ja, das waren die Veranstaltungshinweise für diese Woche. Weitere interessante Termine in Berlin und aus der wunderbaren Welt des Widerstands findet ihr unter www.stressfaktor.squad.net. Thank you. Yo, peace, y'all. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together, we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive Berlin. Radioactive Berlin. You already know. Free Amar. Free Mumia. Free Mumia. You can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Kolumne von Mumia Abu Jamal. When the oppressed support the oppressed. In recent weeks, prominent black leaders have been labeled quite unjustly. In den vergangenen Wochen sind einige führende afroamerikanische Persönlichkeiten zu Unrecht mit dem Etikett des vermeintlichen Antisemitismus gebrandmarkt worden. Die bekanntesten unter ihnen sind sicher die als Ikone der Bürgerrechtsbewegung verehrte radikale Aktivistin Angela Davis und der brillante junge Wissenschaftler und Autor Mark Lehman Hill. Als direkte Folge dieser Vorwürfe wurde Davis ein Menschenrechtspreis verweigert, mit dem sie ursprünglich im Februar durch das Bürgerrechtsinstitut in Birmingham, Alabama ausgezeichnet werden sollte. Und Hill verlor seinen Posten als Kommentator beim US-Fernsehsender CNN. Im Grunde wurden beide nur deshalb mit dem Vorwurf des angeblichen Antisemitismus attackiert, weil sie es gewagt hatten, sich öffentlich an die Seite der Palästinenser zu positionieren und zu kritisieren, dass ihnen unter der israelischen Besatzungsmacht Menschenrechte verweigert werden. Das führt uns zu der offensichtlichen Frage, wer eigentlich das Recht hat, einem unterdrückten Volk vorzuschreiben, wann oder ob es ein anderes unterdrücktes Volk solidarisch unterstützen darf. Kaum jemand wird die Repression und die Unterdrückung leugnen wollen, die die schwarze Bevölkerung der Vereinigten Staaten von Amerika seit den Zeiten der Sklaverei ausgesetzt ist. Die Folgewirkungen dieses Rassismus bis in unsere Gegenwart sind so zahlreich und dramatisch, dass sie an dieser Stelle nicht annähernd aufgeführt werden können. Genauso wenig kann das soziale Elend geleugnet werden, in dem die palästinensische Bevölkerung seit der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 steckt. Die Enteignung von Land, die unzähligen Verhaftungen und Internierungen und die militärische Besetzung von arabischen Dörfern und Städten und vieles mehr sind eine Tatsache. Wie kommt es dann, dass die Unterstützung der palästinensischen Bevölkerung durch die schwarze Bevölkerung der USA als vermeintlich antisemitisch verunglimpft wird? Als Barack Obama im November 2008 zum 44. US-Präsidenten gewählt wurde und unter seiner Regierung US-Diplomaten die Regierung Israels aufforderten, ihre illegale Siedlungspolitik in den palästinensischen Gebieten zu beenden, tauchten sofort danach Plakate an Hauswänden in Tel Aviv auf, die Obama mit einer arabischen Kufir-Bedeckung zeigten und der Aufschrift Judenhasser und Antisemit trugen. Und das ausgerechnet einem Barack Hussein Obama, der während seines Wahlkampfes der Lobbyorganisation American Israel Public Affairs Committee, kurz auch AIPAC, gegenüber geschworen hatte, alles für den Schutz und die Verteidigung Israels zu tun. Weder Angela Davis noch Mark Lehman Hill sind in irgendeiner Weise antisemitisch eingestellt. Sie sind gegen jede Form von Unterdrückung und ihre Haltung ist antirassistisch und antiimperialistisch. Und deshalb hat niemand, wirklich niemand das Recht, ihnen vorzuschreiben, ob sie mit ihrer Solidarität ein unterdrücktes Volk unterstützen dürfen oder nicht. An anti-imperialist. And no one has the right to tell any oppressed people who they may or may not support. From imprisoned nation, this is Mumia Abu Jamal. Diese Kolumne von Mumia Abu Jamal erschien am 25. Februar unter dem Originaltitel When the Oppressed Support the Oppressed auf prisonradio.org und in deutscher Übersetzung von Jürgen Heiser am Montag, den 4. März in der Tageszeitung Junge Welt. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Seeking the crunch, seeking the one. Radioaktiv Demo-Ticker. Fangen wir an mit dem Demo-Ticker und der steht diese Woche ganz im Zeichen des Frauenstreik- und Kampftages. Die erste Demo bereits am Donnerstag, den 7. März. Es ist eine Kundgebung um 16 Uhr und zwar vor dem Gesundheitsministerium in Berlin in der Friedrichstraße 108. Die steht unter dem Motto Paragraph 218 und 219a StGB wegstreiken. Keep your politics out of my uterus. Und weiter. Sogenannte Lebensschützer, die AfD und AntifeministInnen feiern Erfolge. Die Anzahl von Kliniken und Praxen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, hat sich in den letzten 15 Jahren fast halbiert. Die andauernden Debatten um das Recht auf Abtreibung sind Teil des rechten antifeministischen Backlashs, den wir zurzeit erleben. Die Kriminalisierung von Abtreibung ist Teil staatlicher Bevölkerungspolitik. Dabei definiert der Staat die Menschenleben mit dem Blick auf ihre kapitalistische sogenannte Verwertbarkeit als unterschiedlich vermeintlich wertvoll. Während die einen gar nicht erst herkommen sollen und deshalb an den EU-Außengrenzen sterben, sollen die anderen mit Vorliebe weißer AkademikerInnen mehr Kinder kriegen. Seit Jahrzehnten kämpfen Frauen, Feministinnen weltweit gegen staatlich-patriarchale Zugriffe auf ihren Körper und für die Legalisierung von Abtreibung. Und leider sind diese Kämpfe aktuell wie eh und je. Lasst uns deswegen gemeinsam eintreten für die Entkriminalisierung von Abtreibung und die Abschaffung der Paragraphen 218 und 219a StGB und für sexuelle und geschlechtliche Selbstbestimmung, für eine befreite Gesellschaft. Das Ganze vor dem Gesundheitsministerium in Berlin am Donnerstag um 16 Uhr in der Friedrichstraße 108 in Berlin-Mitte, nahe dem U-Bahnhof Oranienburger Tor auf der Linie U2. Und abends dann um 18.30 Uhr geht eine feministische FLINT-Vorabenddemo vom Stuttgarter Platz los. Hier der Veranstaltungstext. Der 8. März bleibt kämpferisch. Das Land Berlin mag den 8. März 2019 zum offiziellen Feiertag gemacht haben, aber für uns bleibt es ein feministischer Kampftag. Klar wollen wir auch unsere Kämpfe und Errungenschaften feiern, aber nicht mit Nelken und feinen Reden. Es handelt sich dabei um eine eindimensionale Erzählung, denn zu dieser Geschichte gehören auch die Kämpfe von schwarzen Menschen und POC gegen Rassismus innerhalb feministischer Bewegungen, der Aktivismus der Krüppelfrauen und viele andere. Wir haben 2019 und der Allgemeinzustand ist bitter. Sexistische und sexualisierte Gewalt, homo- und transfeindliche Übergriffe nehmen nicht ab. Wirkliche Debatten darüber bleiben aus, es sei denn, es kann für rassistische Stimmungsmacher ausgenutzt werden. Feministinnen vor uns haben vieles erkämpft und diese Errungenschaften müssen verteidigt werden. Das bekommen wir leider im Moment oft vor Augen geführt. Die Wahlergebnisse der AfD mit ihrem reaktionären Familien- und Geschlechterbild und ihrem völkisch-rassistischen Denken, eine gesamtgesellschaftliche Diskursverschiebung nach rechts. Schulterschlüsse zwischen Konservativen, christlichen FundamentalistInnen und Neonazis. Verbindendes Moment dieser Allianzen ist ein rassistisches und antifeministisches Gedankengut, das unsere Gegenwart prägt. Die Bibliothek des Konservatismus in Berlin-Charlottenburg ist ein Ort, an dem sich rechte Akteurinnen austauschen, treffen und vernetzen können. Darum gehen wir am Vorabend des 8. März gemeinsam als FLTI auf die Straße, um laut zu sein, um unsere Forderungen und unsere Wut zu zeigen, um einmal zusammen zu kämpfen, anstatt allein bei der Lohnarbeit auf der Straße in unseren Szenen, um gemeinsam stark zu sein und gefährlich. Kommt mit uns nach Charlottenburg und lasst uns der Bibliothek des Konservatismus einen Besuch abstatten. Der Start ist am Stuttgarter Platz, in Berlin Wilmersdorf. Der U-Bahnhof ist die Wilmersdorfer Straße auf der Linie U7 oder aber auch der S-Bahnhof Charlottenburg. Am Freitag dann, am 8. März, dem Frauenstreik- und Kampftag um 15 Uhr vor der Knast für Frauen in der Alfredstraße in Lichtenberg startet die Demo der Internationalist Feminist Alliance. Unter dem Motto United we get what we want, call to all women, lesbians, trans and inter. Der Start ist am Frauengefängnis. Der U-Bahnhof ist dazu die Magdalenenstraße auf der Linie U5 und der Ziel wird sein die Warschauer Straße. Die Aufforderung ergeht auch bring your own slogans and signs and cis men are not invited, they are advised to take another action to stop violence against women. Also Cis-Männer sind nicht eingeladen, ihnen wird nahegelegt, sich andere Aktionen zu überlegen, um Gewalt gegen Frauen zu stoppen. Und diese Demo beginnt vor der JVA für Frauen um 15 Uhr in Lichtenberg in der Alfredstraße nahe dem U-Bahnhof Magdalenenstraße auf der U5. Eine weitere Kundgebung gibt es dann am Sonntag, den 9. März, und zwar um 14 Uhr an der Mariannenstraße, Ecke Skalitzer Straße. Das ist eine Kundgebung in Ideenwerkstatt und Konzert unter dem Motto, wie wollen wir leben in Kreuzberg? Der Veranstaltungstext. Durch unseren gemeinsamen Protest haben wir geschafft, das von der Idealversicherung geplante Riesenhotel im Shopping Mall Mayanstraße Eckersgalitzer Straße zu verhindern. Stattdessen möchte die Idealversicherung nun hier ein profitables Büro- und Geschäftshaus mit teuren Gewerbemieten bauen. Auch dieses Vorhaben lehnen wir ab. Seit Jahren explodieren auch in Kreuzberg die Mieten sowohl für Wohn- als für Gewerberaum. Bis heute wurden schon viele Menschen mit geringem Einkommen und kleine Gewerbebetriebe aus dem Kiez verdrängt. Es geht also darum, mehr Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen und mehr bezahlbare Gewerbeflächen in Kreuzberg 36 zu schaffen. Mit der Kundgebung protestieren wir gegen Touristifizierung, steigende Mieten und die Verdrängung von Menschen und Kleingewerben aus Kreuzberg 36. Gleichzeitig wollen wir den Tag für eine erste Ideenwerkstatt nutzen. Was wünschen wir uns in Zukunft auf dem Grundstück Mariannenstraße, Ecke Skalitzer Straße? Das Konzert, das ca. um 14.30 Uhr bekannt, da spielt Orchestre Miniatur in the Park. Und weitere Infos findet ihr auf dem Blog nohostel36.noblogs.org. So, und zeitgleich, ebenfalls am Samstag um 14 Uhr, gibt es eine weitere Kundgebung auf dem Pariser Platz vor der französischen Botschaft. Und das ist eine Kundgebung gegen den Franc CFA, die Kolonialwährung Frankreichs in West- und Zentralafrika, aus dem Veranstaltungstext. Am 9. März findet in Frankreich ein Marsch der panafrikanischen Bewegung von Paris nach Chamanière statt. Dort wird der Franc CFA, die Kolonialwährung, gedruckt, die 14 afrikanische Länder immer noch wirtschaftlich an Frankreich fesselt. Wir sind solidarisch mit dieser Bewegung und sagen Nein zum CFA und Ja zum wirtschaftlichen Unabhängigkeit Afrikas. Das Ganze am Pariser Platz vor der französischen Botschaft. Beginn ist 14 Uhr. Ihr kommt dahin mit dem Bus 100 vom Alexanderplatz, der U-Bahn 55 oder der S-Bahn, die heißen dann Brandenburger Tor. Ja, soweit diese Woche der sehr ausführliche Demo-Ticker. Es ist eine Menge los. Weitere interessante Informationen findet ihr auf dem Weblog www.stressfaktor.squad.net. Şu an Radyoaktif Berlin dinlemektesinizdir. Radioaktiv neigt sich langsam dem Ende zu, deswegen werde ich hier mal über den Rum-Song rüber quatschen. Wer diese Sendung oder auch unsere letztwöchentlichen Podcast über die Kundgebung vom Kneipenkollektiv Syndikat nochmal hören will, der kann es im Internet tun und zwar auf unserem Blog radioaktivberlin.blogsport.de. Ich wiederhole das nochmal, radioaktivberlin.blogsport.de. Dann natürlich auch viele weitere Details rund um diese Sendung. Als nächstes kommt hier eine weitere Sendung hier im Studio Ansagetag der Freien Radios Berlin-Brandenburg. Ich weiß leider gar nicht genau, wer mich hier gleich ablösen wird, aber das werdet ihr als auch ich in wenigen Sekunden erfahren. Hinterher gibt es noch die Berliner Runde. Heute Abend um 22 Uhr haben wir noch einen Monatsrückblick auf den Vormonat von Radioaktiv Berlin. Vielleicht hörenswert für Leute, die im vergangenen Monat keine Lust hatten, keine Zeit oder wie auch immer verhindert waren, die regelmäßigen Magazinsendungen zu hören, aber vielleicht Bock haben, einen komprimierten Monatsrückblick auf die Ereignisse, an denen wir uns am Mikrofon zugegen waren, hier nochmal zu hören. Das letzte Wort, wie immer, hat der gefangene Radiojournalist Mumia Abu Jamal. Mein Name ist Markus, ich verabschiede mich, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss. My name is Mumia Abu Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu Jamal.